Es sind noch genau 37 Tage bis zur Bundestagswahl, habe ich jetzt mal eben schnell gegoogelt. Wir sind also in der heißen Phase des Wahlkampfs angekommen. Die Briefwahlunterlagen sind auch schon auf dem Weg zu euch oder sogar schon da. Meine zum Beispiel sind gestern angekommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo mache ich meine Kreuze? Wir vom Campus Radio Kiel wollen euch da ein bisschen unterstützen und deshalb stellen wir euch bis zur Bundestagswahl am 26. September jetzt jeden Freitag um 10 Uhr ein Wahlprogramm vor. Heute geht's los mit der FDP. Nie gab es mehr zu tun, lautet der Titel dieses Wahlprogramms. 68 Seiten ist es lang. Und was genau da drin steht, das wissen Eva, Leo und Jonas. Die FDP betont in ihrem Wahlprogramm, wie wichtig europäische Vernetzung und einheitliche Regeln sind. Deshalb will sie die europäische Integration weiter voranbringen. Sie fordern unter anderem eine abgestimmtere EU-Außen- und Sicherheitspolitik, den Aufbau einer europäischen Armee und die Ausweitung der Rechte des Europäischen Parlaments. Außerdem wollen die Freien Demokraten, dass die EU eine Verfassung bekommt und so zu einem europäischen Bundesstaat wird. In der Einwanderungspolitik will die FDP das Asylsystem vereinfachen und entlasten. Künftig soll zwischen politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern unterschieden werden. Des Weiteren fordert die FDP einen schnelleren Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Im Bereich Bildung hat die FDP Großes vor. Sie möchten eine European Digital University gründen, die dazu da ist, die europäische Vernetzung in Sachen Bildung voranzutreiben. Diese Dachorganisation in europäischer Trägerschaft soll dafür sorgen, hohle qualitative Lehrmaterialien bereitzustellen für Studierende, unabhängig von Lebenssituation, sozialem Status oder geografischer Lage. Außerdem sollen Erasmus-Projekte weiter ausgeweitet und gefördert werden. In Sachen Digitalisierung wirbt die FDP besonders mit den Chancen, die diese für den Abbau von Bürokratie haben kann. So sollen Behördengänge reduziert werden, indem ein Großteil der Verwaltung online stattfindet. Auf einer zentralen Plattform sollen alle BürgerInnen ein Konto bekommen, von dem aus dann alle Behörden auf wichtige Daten zugreifen können. Ebenso soll die Steuererklärung komplett digitalisiert werden und quasi per weniger Klicks durchführbar sein. Für Studierende am relevantesten ist wohl die Forderung, den BAföG-Prozess komplett online durchführbar zu machen. Die Liberalen zeigen sich auch sonst in Digitalfragen sehr auf das Recht des Individuums bedacht. Sie fordern mehr Selbstbestimmung und Transparenz beim Datenschutz und ein Recht auf Verschlüsselung. Staatstrojaner sowie Vorratsdatenspeicherung lehnen sie ab. Nichts funktioniert ohne Geld. Deshalb will die FDP mehr Fördergelder ausgeben. Unterstützt werden sollen Startups mit innovativen Ideen und der Ausbau von autonomen Fahren und Flugtaxis. Woher genau das Geld kommen soll, ist eher unklar. Was aber klar ist, der Soli wird abgeschafft. Und BAföG soll elternunabhängig werden. Außerdem sollen viele Bereiche der Wirtschaft, unter anderem auch die Post, Telekom und die Bahn, privatisiert werden. Auch die Rente soll gesichert werden, denn die FDP will die gesetzliche Aktienrente einführen. Auch in Sachen Klima konzentriert sich die FDP auf eine erhöhte Zusammenarbeit in der EU. Der EU-Emissionshandel soll gestärkt werden und auf alle Wirtschaftssektoren ausgeweitet werden. Angestrebt ist außerdem ein einheitlicher internationaler CO2-Preis und die Einführung einer Klimadividende. Für den Ausstoß von CO2 müssen also Zertifikate erworben werden, die jährlich weniger und teurer werden, um so einen Innovationsanreiz für den Klimaschutz zu gewährleisten. Meeresschutz steht auch groß im Programm. Wie der konkret aussehen soll, muss europäisch aber erstmal beraten werden. Zuletzt noch kurz ein Roundup anderer Themen. Die FDP möchte Mini- und Midijob-Gehälter erhöhen und an den Mindestlohn koppeln. Cannabis soll legalisiert werden. E-Sports sollen als Sport anerkannt und § 219a, der das Werbeverbot für Abtreibungen regelt, abgeschafft werden. Das jetzige Transsexuellengesetz soll abgeschafft und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Außerdem fordern die Freien Liberalen das allgemeine Wahlrecht ab 16 Jahren. Dankeschön an Eva, Leo und Jonas. Wir sind jetzt ein bisschen besser informiert, was die FDP so alles im Wahlprogramm zu stehen hat. 5 weitere Parteien folgen noch ab jetzt immer jeden Freitag um 10 Uhr und dann später auch auf campusradiokiel.de zum Nachhören.